Es soll der längste Film aller Zeiten werden. Auf 720 Stunden hat Anders Weberg seinen Film Ambiance angelegt. In gut 4 Jahren soll das Werk herauskommen. Und der Trailer, der ist jetzt schon zu sehen, auch etwas mehr als nur ein Häppchen. Ganze 7 Stunden und 20 Minuten lang wird man eingestimmt auf den 4-Wochen-Film. Meine Kollegin Anke Lewecke hat sich einen Tag freigenommen und sich von den Bildern entführen lassen. Hallo Anke. Hallo Gesa. Das Ganze spielt offenbar in Südschweden und zwar genau an dem Ort, an dem Ingmar Bergman 1957 das 7. Siegel gedreht hat. Gibt es da auch inhaltlich Parallelen? Ja, da gibt es auch inhaltlich Parallelen und das ist ja eine Szene aus das 7. Siegel, die sich sozusagen in unser aller kollektives Gedächtnis eingeschrieben hat. Nämlich wenn der Ritter mit dem Tod Schach spielt und solange er den Tod schlägt, darf der Ritter weiterleben. Und diese beiden Figuren tauchen dann hier auch auf und der Tod ist eben wie bei Bergman auch ganz in Schwarz gekleidet, der Ritter in Weiß, also das Leben. Und die beiden verkörpern so einen seltsamen Todestanz mit ganz komischen Ritualen. Da werden Steine aufeinander gestapelt, Holz gesammelt. Vielleicht ist es ja auch so, dass das Leben schon das eigene Grabmal hier baut. Und damit sind wir ja mittendrin bei Bergman und in seinem Universum, der ja immer gesagt hat, dass der Tod für den Menschen letztlich die einzige Sicherheit ist. Hübscher Satz. Trailer sollen ja Zuschauer immer auf einen Film einstimmen, sollen Lust machen auf die Figur, auf die Handlung, sollen so eine Art Köder sein. Hast du jetzt Lust bekommen auf diese 720 Stunden Ambiance? Ja, ich finde das schon ganz interessant, weil ich meine, mit Bergman wird natürlich eine gewisse Tonlage vorgegeben und es soll ja schon um was Spirituelles gehen. Und ich bin einfach mal gespannt drauf. Jetzt hatten wir hier den Todestanz, was dann noch kommt, also wie er sich die großen existenziellen Fragen dann einfach nähern wird. Und das Ganze hat auch so einen Charakter von so einer Videoinstallation. Also man ist dann doch immer wieder überrascht, was die beiden da alles anstellen. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn Film immer ein bisschen mehr ist, als so eine Geschichte zu erzählen, so dass man so eintauchen kann. Also ich bin bei diesen 720 Tagen sicher mal 1-2 Tage dabei. Der Film reiht sich ja auch in seiner Form durchaus ein in so eine lange Reihe von Filmexperimenten, die auch mit dem Thema Zeit und Länge spielen. Also wie würdest du sagen, wo ist Ambiance da an der Stelle? Ja, ich musste so ein bisschen an Empire von Andy Warhol denken aus den 70er Jahren. Da wird ja das Empire State Building für 8 Stunden gefilmt und dieser Film ist eben auch eine Einstellung, ein Strand. Und da dachte ich, ah, da gehe ich jetzt, sehe ich jetzt auch so Lichtwechsel, wie sich das alles verändert oder so. Aber das Bild wird hier nochmal manipuliert. Also es gibt so chimärenhafte Überblendungen, manchmal auch so geometrische Figuren, sodass du das Verstreichen der Zeit vielleicht nicht so mitbekommst, aber dadurch kristallisiert sich vielleicht mehr so ein Robert Wilson-hafter Zug raus, also dass es wirklich mehr so eine Choreografie der Körper ist und wenn du dich dann darauf einlässt, dann gibt es auch so eine neue physische Wirklichkeit zu erleben. Jetzt ist der Trailer im Netz, auf der Website von Anders Weber. Er ist frei verfügbar. Wie und wo kann man den überhaupt einsetzen? Also wann würdest du sagen, kann man so ein Mammutwerk überhaupt genießen? Ja, du kannst es ja als Extremsportart nehmen, dich mit einer Flasche Wasser bewaffnen und dich da 7 Stunden vorsetzen. Du kannst aber auch sagen, ah, ich nehme das als Meditation und gehst so in die Stille. Oder du lädst ja so ein paar Freunde ein. Es gibt auch so Bildschirmschoner, wo du dann so Feuerchen hast du Kaminfeuer, kannst du auch so machen und wenn dir dann der Gesprächsstoff ausgeht, guckst du, was Leben und Tod gerade machen, dann hast du wieder was, wo du weiterreden kannst. Ja, brauchbarer Tipp. Den längsten Trailer zum längsten Film der Welt hat Anke Lewecke für uns schon mal gesehen. Ambiance von Anders Weberg. Und Sie können diesen Film, wenn Sie Tagesfreizeit haben, auch sehen unter www.thelongestfilm.com. Kann man ihn erleben. Besten Dank, Anke.